einen Retter für ein ganzes deutsches Volk. Er war der größte Führer, er hat die Feinde überrollt. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Erwarte unsere Rasse, unser Volk vor jedem Feind. Hinter ihm stand eine Masse, die im Kampf war stets geeint. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Neue Welten und erweite uns mein Kampf. Mag des Feindes Heeres schelten, Adolf Hitler, hier steht stand. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Und wir tragen stolz ein Zeichen, was uns allen heilig ist. Und wir werden niemals weichen, Adolf Hitler war nie vergisst. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit. Adolf Hitler, Held in ewiger Zeit. Adolf Hitler, nur für dich stehen wir bereit.